28. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, it's real. It's in the way you talk, it's in the way you touch. Wir sind mittendrin in den Charts am Freitagabend. Antenne Ulm. Die 30 beliebtesten Songs der NRW-Lokalradios. Auf der 30 Marlon Roudette und When the Beat Drops Out. Auf der 29 One Republic, I Lived. Und gerade gehört Platz 28 Clean Bandit, Real Love. Und jetzt ein Beispiel der deutsch-französischen Freundschaft. Lilywood and the Prick ist ein französisches Folk-Pop-Duo und ein deutscher DJ, Robin Schulz, hat ihren Song Prayer in C remixed und der dieser Version schoss dann nach oben in die Charts. Bei uns auf Platz 27, Lilywood and the Prick. Platz 27. Von Betten-Bormann. Unser Versprechen der Extraklasse an Sie. Schlafen Sie 3 Monate auf Ihrem neuen Bett. Und sollten Sie nicht zufrieden sein, holen wir das Bett wieder ab. Und Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurück. Ohne Wenn und Aber. Mehr Infos auf bettenbormann.de, Ihrem wahrscheinlich längsten Bettenfachgeschäft der Welt. Smiled when you're in pain. You who saw.

24. Kurz nach 10:30 haben wir es, Staus sind keine gemeldet, aber Achtung, auf der A40 Venlo-Duisburg zwischen Kempen und Neukirchen-Pflühen besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. fireworks when we touch down. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood. Antenne Unna. Natürlich mit dem besten Mix für alle gute Vorsätzehaber. Für alle Konfetti-Zusammenkehrer. Für alle im Fitnessstudio-Anmelder. Der beste Mix, Kulthits und das Beste von heute. Wir freuen uns mit Ihnen auf das Jahr 2015. Platz 22. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. Ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Better this time, I will resist this time. Abend hier. Ich bin Kai Belo, Platz 22 ist das Calvin Harris mit Blame. Kommen wir zu Platz 21, Mando Diao. Mit denen haben wir vor kurzem noch gesprochen. Und Mando Diao, also sattelfeste Stars, auch sie sind sich nicht immer sicher, ob ihre Songs auch was werden. Das war bei Black Saturday nicht anders, gesteht Sänger und Gitarrist Björgen. A lot of times when people are hearing something for the first time, they wenn Leute was zum ersten Mal hören, reagieren die ja gerne mal skeptisch. Ich bin leider auch so, aber ich versuche das zu vermeiden. Es ist viel einfacher, erstmal zu sagen, man mag etwas nicht, als direkt ganz klar und selbstbewusst zu sagen, ich finde das toll. Also wir mussten uns in den Song schon reinhören, bis wir ihn mochten. Die Sorge war aber unbegründet. Die Nummer ist ein Hit geworden und trieb sich im letzten Jahr 18 Wochen lang in den Verkaufscharts rum. Auch in unseren Lokalradio-Charts ist Black Saturday immer noch auf Platz 21 zu finden. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more, and every gambler knows that to lose what you're really there for. Summer house fears. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. Don't 19. Oh, I can see the future coming to you. Cry away the sadness in your eyes. And I can find a faith in days I've wasted. Been around enough to feel alive. And when the world is broken, hard and cold, no one ever knows the reason why. For the ones we may become, for the battles we have won, for the day we reach the sun, gonna play it loud tonight. When you dream of a dream, and you live in the world, every hope is a hope for the best, and won't you rest on my bones? And you call every now, I was here all the time. Should be out there living the life and not just watching. Don't take me back before we all explode, before we turn to stone, before the night has gone. Take me back to where it all began, to where our memories grow, before they take us over. Tonight, we gotta live for, we gotta live for these days. Tonight, tonight, remember, remember these days. What a day to believe in the light. What a day to belong to a face in the crowd. That, da waren sie nur noch zu dritt. These Days. Machen wir die nächsten drei Songs jetzt im Schnelldurchlauf. Platz 16, gleich vor den Nachrichten. Coldplay, Sky Full of Stars. Auf der 17, Tove Lo und Habits. Und das ist Robin Schulz. Und Sun Goes Down. Nothing's ever what we expect. But they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Oh,

stardust. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Es ist 23 Uhr. Antenne Unna, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Tanja Borgfeld, guten Abend. Das Wetter bewölkt, in der Nacht bis minus 2 Grad. Geisterschiff auf dem Weg nach Italien. US-Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea. In den kommenden Stunden wird in Italien das führerlose Flüchtlingsschiff erwartet. Es ist das zweite Geisterschiff im Mittelmeer binnen weniger Tage. Etwa 450 Menschen, die aus Armut und vor Verfolgung aus ihrer Heimat geflohen sind, müssen notversorgt werden. Menschenschmuggler hatten sie auf einem alten Viehfrachter auf hoher See ihrem Schicksal überlassen. Die Mannschaft nahm Kurs auf die Küste von Kalabrien. Dann machte sie sich aus dem Staub, ließ die Flüchtlinge im Stich. In der Nacht gelang es der italienischen Küstenwache, drei Retter auf dem Frachter abzusetzen. Erst an Silvester waren fast 800 Bootsflüchtlinge auf einem führerlosen Frachter vor Süditalien nur knapp einer Katastrophe entgangen. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion. Nach dem Hackerangriff auf das Sony-Filmstudio verschärfen die USA ihre Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea. Washington verhängte laut dem Finanzministerium Maßnahmen gegen Vertreter der Regierung in Pyongyang sowie gegen Organisationen und Unternehmen. Hacker waren Ende November in die Systeme von Sony Pictures eingedrungen, um das Filmstudio zu zwingen, die Politkomödie The Interview abzusetzen. In dem Film geht es um die Ermordung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Die USA machen für den Netzangriff die nordkoreanische Führung verantwortlich, diese bestreitet eine Beteiligung. Auf der A1 bei Leverkusen dürfte der Verkehr demnächst wieder besser fließen. Mitte Januar wird auf der maroden Rheinbrücke in jede Richtung ein dritter Fahrstreifen freigegeben. Das hat das NRW-Verkehrsministerium bekannt gegeben. Tempo 60 bleibt auf der Brücke aber vorerst bestehen. Auch dürfen weiterhin keine Lkw über die marode Brücke fahren. Eigentlich sollte die Rheinbrücke schon zum Jahresbeginn komplett freigegeben werden. Neu entdeckte Schäden an dem rund 50 Jahre alten Bauwerk haben aber den Zeitplan durcheinander gebracht. Die nötigen zusätzlichen Reparaturarbeiten werden bald europaweit ausgeschrieben. Der Neubau der Rheinbrücke soll 2017 beginnen und könnte 6 Jahre später abgeschlossen sein. Katharina Hopp, Nachrichtenredaktion. Und noch ein Blick auf die US-Börsen. Schwache Konjunkturwerte haben der Wall Street den Start ins neue Jahr verdorben. Unter anderem hat sich die Lage bei den US-Industrieunternehmen verschlechtert. Der Dow Jones büßte um 0,44% ein und fiel auf 17.744 Punkte. Der Nasdaq 100 gab um 0,62% auf 4.210 Zähler nach. Und soweit die Meldungen mit Tanja Burgfeld. Das Wetter. Im Laufe der Nacht lässt der Wind immer mehr nach. Im Osten NRWs ist es bewölkt, im Westen eher klar. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 0 Grad. Im Bergland können die Werte auf minus 2 Grad runtergehen. Hier und auf Brücken besteht Glättegefahr. NRW Verkehr. A57 neben wegen Krefeld in Hürgoch gibt es Verkehrsbehinderungen durch Bergungsarbeiten. Kommen Sie gut an. Antenne Unna am Wochenende. Die Charts am Freitag. Ich bin Kay Belo. Platz 15. Sometimes our hearts get broken, but keep them open, 'cause when it comes, you can never be ready. Let it all out. Counted all our reasons, excuses that we made.

I can't keep on changing.

jetzt gleich zweimal reingeschafft in die Charts. Ray Garvey bei uns auf Platz 4. Antenne Unna. Kommen wir zu den Plätzen 3, 2 und 1. Und zwar sind das geworden. Auf Platz 3 ist Avicii mit The Days. Auf der 2 Sigma, Nobody to Love. Und Nummer 1 in dieser Woche kommt von Revolverheld. Lass uns gehen. Das gibt's jetzt alles noch bis Mitternacht. Ich bin Kai Belo. Ich wünsche einen schönen Start ins Wochenende. Ciao, tschüss. Platz 3. Under the tree where the grass don't grow. Just grab somebody, don't leave it this party with no